Ja, das Thema heute Abend, Waldorfpädagogik, Anthroposophie, ist ja, glaube ich, in Stuttgart ein ganz wichtiges Thema, weil hier ja eines der Zentren, wenn nicht das Zentrum der Anthroposophie in Deutschland ist. Die Anthroposophie ist ja so gemeinhin bekannt durch die Waldorfschulen, durch Demeter-Gemüse oder durch die Kosmetika von Velleda und Walla und verdankt diesen Produkten und Projekten auch ein überwiegend positives Image. Die Anthroposophen werben auch selber gerne damit, dass Schauspieler, Künstler, Wirtschaftsbosse, Politiker bzw. deren Kinder Waldorfschulen besucht haben, zum Beispiel die Tochter oder die Kinder von Silvio Berlusconi, von Helmut Kohl oder auch die Enkel von Franz Josef Strauß. Nicht so gern erwähnt werden Ulrike Meinhof oder Sigmund Rascher, der einst die Stuttgarter Mutterschule aller Waldorfschulen besucht hat und dann als Arzt im Konzentrationslager von Dachau grausame Menschenversuche veranstaltet hat. Es geht jetzt heute Abend so ein bisschen um einen Blick hinter die Kulissen dieser heilen anthroposophischen Welt, nämlich um die Weltanschauung, die hinter all diesen Projekten steckt. Und ich möchte zum Einstieg, um euch so ein bisschen so einen Vorgeschmack zu geben, was Anthroposophie als Weltanschauung ausmacht, zwei Stellungnahmen aus der Zeitschrift Goetheanum. Das ist gewissermaßen das Zentralorgan der anthroposophischen Gesellschaft, der anthroposophischen Bewegung. Zwei Stellungnahmen vom März 2011. Das ist also die Zeit kurz nach den Erdbeben und Atomkatastrophe in Fukushima. In dem einen Beitrag behauptet der Autor, das Erdbeben, der Tsunami und die radioaktive Strahlung, die durch die Zerstörung der Atomanlage freigesetzt worden ist, das seien dreifache arimanische Kräfte, also dämonische Kräfte. Und er wertet mit Verweis auf Rudolf Steiner diese Katastrophe als Folge des Gesamtmenschheitskarma. Die Opfer, also die Toten von Fukushima, seien über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen. Und für diese Opfer gelte, was Steiner über Menschen gesagt hat, die durch Naturkatastrophen umkommen, dass nämlich dadurch die Erinnerung an alles das gestärkt wird, was in ihrem Karma enthalten ist. Also es ist so eine Art anthroposophische Seelentröstung und Sinnstiftung für Tod durch Naturkatastrophen. Und nun ist es so, dass das Karma-Konto der Menschheit und insbesondere Japans nach anthroposophischer Buchhaltung in den roten Zahlen ist. Die Opfer des Tsunami und des Gau büßen demnach für eine karmische Schuld, die abgetragen werden muss. Zitat: Japan ist das einzige Land, in dem Atomwaffen abgeworfen wurden. Dasselbe Volk ist jetzt ziviler radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Das ist das Schicksal Japans. Die materialistische Einstellung des Landes verursacht diese Situation. Was wir erleben, ist ein apokalyptisches Ereignis, das zugleich ein Zeichen zur Verstärkung der Bewusstseinsseele bedeutet. Merkt euch mal diesen Begriff der Bewusstseinsseele. Ich erkläre dann später, was es damit auf sich hat. In der Anthroposophie nach Rudolf Steiner gelten Japaner als dekadente Mongolen, die nicht kreativ sind, die spirituell nicht entwicklungsfähig sind und die an ihrer Bewusstseinsseele arbeiten müssen. Der zweite Text in diesem Heft greift diesen Aspekt auf. Der Autor beschreibt einen japanischen Volkscharakter folgendermaßen, Zitat: Nach außen scheu und zart wie die Reispflanze, nach innen unberechenbar feurig wie ein Vulkan. Das macht den Japaner aus. Eine Renaissance im europäischen Sinne habe es in Japan nicht gegeben. Und darum könnten die Japaner nicht selbstständig denken, sondern nur den westlichen Materialismus kopieren. Also die beiden Autoren knüpfen unmittelbar an Steiners Karma-Lehre und auch an seinen ganz spezifischen Rassismus an. In einem Vortrag 1920 in Stuttgart hatte Steiner ganz allgemein Asiaten als senil und greisenhaft bezeichnet. Sie könnten nicht selbstständig denken. Zum Beweis erzählte er In einem späteren Vortrag eine Anekdote über Japaner, die angeblich ohne englische Ingenieure mit einem Dampfer nur im Kreis fahren würden. Steiner behauptet, die Japaner werden daher alle europäischen Erfindungen ausbilden, aber selbst etwas ausdenken, das werden die Japaner nicht. Ich erinnere jetzt mal nur an den Tamagotchi, so als Ausnahme von der Regel. Beide Artikel zeigen, dass dieser spezifische anthroposophische Rassismus der weiße Europäer als Gipfel menschlich-spiritueller Evolution feiert und alle anderen Menschen als Angehörige niedriger, dekadenter, nicht entwicklungsfähiger oder kindlicher Rassen diffamiert, bis heute akut ist. Das liegt an einer Weltsicht, die auf den Hellsehereien eines Guru basiert und sich damit gegen Kritik selbst immunisiert. Wer an Karma glaubt, wird es darum auch nicht für einen Zufall halten, dass der Bund der freien Waldorfschulen in Stuttgart in der Wagenburgstraße residiert. Im Gegensatz zu ihrer Selbstdarstellung ist Anthroposophie keine Wissenschaft, sondern eine religiöse Weltanschauung, die der modernen Esoterik zuzurechnen ist. Ihre okkulten Grundannahmen sind ausschlaggebend für die Waldorfpädagogik. Und wenn Anthroposophen von Wissenschaft, Freiheit oder kindgerechter Pädagogik sprechen, dann ist das für die Nicht-Eingeweihten immer irreführend, weil sie mit diesen Begriffen etwas ganz anderes meinen, als gemeinhin drunter verstanden wird. Die Anthroposophie ist entstanden im Wilhelminischen Kaiserreich, im braunen Sumpf der Lebensreformer und Okkultisten, und sie hat in ihrer Ideologie im Kern ein Evolutionskonzept mit esoterisch-rassistischen Komponenten, mit dem wir uns heute dann noch intensiver beschäftigen werden. Und dieses Evolutionskonzept, und das zeigen diese beiden Artikel zu Japan und Fukushima, gilt, wenngleich auch sprachlich modifiziert, im Kern bis heute und fließt auch in die Konzeption der Waldorfpädagogik ein. Ich möchte jetzt an der Stelle gleich eine Einschränkung machen. Und zwar bin ich der Meinung, dass man, was jetzt den Unterricht in den Waldorfschulen angeht, keine verallgemeinernden Aussagen machen kann. Und das aus mehreren Gründen. Der Unterricht hängt wie in allen Schulen dieser Welt vom jeweiligen Lehrer ab, die Ausrichtung der einzelnen Waldorfschulen von der Zusammensetzung des Lehrerkollegiums, und nicht alle Waldorflehrer sind Anthroposophen. Die Steiner-Schulen nehmen auch Menschen, die vorher an staatlichen Universitäten Pädagogik studiert haben, oder auch Menschen mit ganz anderen beruflichen Erfahrungen, die dann in Crashkursen für Waldorfpädagogik das Nötigste an Ideologie und Methode verabreicht bekommen. Der zweite Grund ist, dass es bisher keine unabhängige empirische Studie über den Waldorfunterricht und seine Wirkung gibt. Es gibt eine Unzahl von positiven Darstellungen, eigentlich Selbstdarstellungen von anthroposophischer Seite. Und es gibt auch eine ganze Reihe von kritischen Arbeiten und Berichten von ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern, die aber jeweils nur einzelne Aspekte aufgreifen. Also auch das sind keine, nichts, worauf man eine allgemeine Aussagen über die konkreten Praktiken im Unterricht machen kann. Aber ich denke, dass die Erfahrungen, durchaus unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen in der Waldorfschule machen, auch die Folge sind einer bestimmten Konzeption, und für die Erarbeitung dieser Konzeption, für ihre Weiterentwicklung, aber auch für ihre Vermittlung ist in erster Linie auch der Bund der Freien Waldorfschulen zuständig. Es wird auch diskutiert in der Zeitschrift Erziehungskunst, die regelmäßig rauskommt. Und im Kern ist es eben so, dass die Waldorfpädagogik auf einem Menschenbild basiert, sogenannte anthroposophische Menschenbild, was immer wieder genannt wird. Und für dieses Menschenbild ist die religiöse Vorstellung von Karma und Reinkarnation, die Existenz von Engeln und Dämonen sowie von Rassen, Volks- und Rassengeistern eine Tatsache. Hier habt ihr so ein bisschen eine Gliederung von dem, was ich jetzt behandeln möchte. Klar, in dem Vortrag kann man nicht alles behandeln. Ich werde eine Menge auslassen müssen, manches nur sehr kurz und verkürzt darstellen können. Wir können dann in der Diskussion das eine oder andere sicher noch nachholen. Und ansonsten kann jeder mit viel mehr Dokumenten und allen Quellen das nochmal in meinem Buch nachlesen. Steiner selber definierte die Anthroposophie als Geheimwissenschaft. als okkulte Wissenschaft, als Geisteswissenschaft im wortwörtlichen Sinn, weil er immer wieder vom Geisterland spricht, von Seelenwanderung, von den höheren geistigen Wesen, von Engeln und Dämonen. Geheim ist diese Geisteswissenschaft insofern, als Steiner behauptet, der Geheimschüler könnte durch bestimmte Meditations- und Konzentrationsübungen in Kontakt mit höheren Welten treten. Der Geheimschüler müsste dabei von einem Geheimlehrer angeleitet werden und er müsste sich ganz öffnen für diese neuen Erfahrungen. Steiner fordert Demut, Unterwerfung und Hingabe. Nur so könne der Neuling, der Geheimschüler, die ewigen Gesetze des Geisterlandes erfahren. Also das war jetzt wieder ein Zitat. Da gibt es so 7 Stufen der Erleuchtung, die man da als Geheimschüler durchlaufen kann, wenn man Glück hat. Und Steiner verspricht nun, dass man auf der 7. Stufe der Erleuchtung die Fähigkeit des Hellsehens erwirbt. Man begegnet den sogenannten Hütern der Schwelle. Der eine Hüter sieht aus wie ein Monster und verkörpert die karmische Schuld, die jeder hat. Der andere Hüter ist eine Lichtgestalt und fordert den jungen Eingeweihten auf, an der Entwicklung der Menschheit weiter mitzuarbeiten. Selbst in diesem Werk, wie erlangt man die Erkenntnis der höheren Welten, wo es also eigentlich um diesen Weg der Einweihung geht, um diesen Kontakt in die höheren Welten, in dieses Geisterland, selbst da kommt Steiner auf das Thema der Rassen zurück und sagt, der Eingeweihte könne dann in Zukunft an der Entwicklung seines Volkes und seiner Rasse mitarbeiten und er würde allmählich die Fähigkeiten der Volks- und Rassengeister erwerben. Abgesehen von solchen Erleuchteten gilt, Zitat, der Mensch gehört einer Familie, einem Volk, einer Rasse an. Sein Wirken in dieser Welt hängt von seiner Zugehörigkeit zu einer solchen Gesamtheit ab. Und der Erleuchtete, nur der Erleuchtete, kann sich also von dieser Zugehörigkeit ein Stück weit freimachen und sein göttlicher Anteil aus dem Geisterland kann sozusagen dann aus dem Geisterland auf geistige Weise mitwirken und die Erde mitgestalten, kann auch in seiner nächsten Reinkarnation dann die Rasse mitformen und den Körper, in dem man reinkarniert. Also ihr seht schon, an diesen ersten Bemerkungen über das Selbstverständnis und den Weg der Erleuchtung, dass hier von Wissenschaft natürlich überhaupt nicht die Rede sein kann, weil Wissenschaft nicht auf Hellseherei und Spukgeschichten basiert, sondern mindestens darauf, dass ihre Ergebnisse intersubjektiv nachprüfbar sind. Entsprechende Vorschläge hat man Rudolf Steiner schon zu seinen Lebzeiten gemacht und er hat stets dankend abgelehnt. Zu den Früchten von Steiners Geheimwissenschaft zählt die Vorstellung, dass in jedem Menschen ein göttlicher Funke steckt, der eben mit der Materie, mit dem Körper verstrickt ist, verbunden ist, in gewisser Hinsicht schuldhaft verbunden ist. Und insofern ist Anthroposophie nicht so sonderlich originell, weil diese Vorstellung bereits in der antiken gnostischen Lehre auftaucht und da die Vorstellung dahinter steht, dass dieser göttliche Funke, der menschliche Geist, eigentlich vom Göttlichen abgefallen ist, sich jetzt in der Materie gefangen ist und versuchen muss, durch diesen Weg der Erleuchtung und durch viele, viele Reinkarnationen sich von dieser Materie wieder zu befreien. Und das ist eigentlich auch der Kern der anthroposophischen Lehre und das ist auch ihr Versprechen. Also der Anthroposoph, der Erleuchtete, macht sich im Lauf der Reinkarnationen dann wieder von den Fesseln, von den Beschränkungen des Materiellen frei. Wie man sich das vorzustellen hat, hat 1946 ein Anthroposoph, der Willi Conrad, in diesem Schema versucht darzustellen. Jetzt stehe ich mal auf, um euch das ein bisschen besser zu zeigen. Also die Vorstellung ist, dass das gegenwärtige Weltsystem ein Prozess, der über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende läuft, findet auf 7 Planeten statt, die auch jeweils auseinander, also reinkarnieren. Aus dem Saturn wird die Sonne, dann der Mond, dann die Erde, dann der Jupiter, dann Venus und dann Vulkan. So. Und jeweils in einer bestimmten Epoche findet also das Geschehen auf einem dieser Planeten statt. Übrigens, by the way, also der Mond, der hier als Planet aufgefasst wird, was dann bei der Mondlandung in den späten 60er Jahren in anthroposophischen Kreisen zu wilden Debatten geführt hat, weil man eigentlich auf einem Geistwesen, nachdem die Epoche des Mondes schon vorbei ist, auf dem Geistwesen ja kein Raumfähre landen kann, gab es dann also Diskussionen. Wir kennen das, es gibt ja auch andere Kreise, die behaupten, das sei alles Fake. Jedenfalls, also die Behauptung ist, dass der göttliche Funke, der jetzt in der Gegenwart im Menschen sich verkörpert, auf der ersten Stufe, auf dem ersten Planeten Saturn als Mineral reinkarniert. Dann auf dem nächsten Planeten als Pflanze, dann als Tier und jetzt auf dem Planeten Erde reinkarnieren diese menschlichen Funken, diese göttlichen Funken in Menschengestalt. Und wer sich jetzt spirituell erleuchten lässt, wer Anthroposoph wird, der wird auf dem nächsten Planeten, dem Jupiter, als Engel reinkarnieren. Und so weiter. Dann kommt also dann der Oberengel und der Obererzengel auf den nächsten. Also das ist sozusagen so die Grundvorstellung von Weltgeschichte und von menschlicher Entwicklung nach Rudolf Steiner. Der Willi Conrad hat praktisch das, was in vielen Schriften und Vorträgen von Steiner verstreut zu finden ist, versucht in dieses Schema zu packen. Und wir werden dann im Weiteren nochmal verfolgen, wie denn der Weg dieser göttlichen Funken auf diesem vierten, in diesem vierten Zeitalter auf dem Planeten Erde stattfindet. Diese Entwicklung, dieser Durchlauf durch die verschiedenen Zeitalter, die verschiedenen Planeten, die verschiedenen materiellen Erscheinungsformen ist laut Steiner notwendig. Auf dem Planeten Erde werden diese göttlichen Funken einerseits von Dämonen wie Ahriman und Luzifer in Versuchung geführt, andererseits von spirituellen Führern, Götterboten und Engeln geleitet. Und Freiheit, das ist ja ein zentraler Begriff der Anthroposophie, der sich in vielen Namensgebungen ausdrückt, Freie Waldorfschule, meint jetzt, dass der Mensch prinzipiell in der Lage ist, dieses göttliche Wesen in sich selbst zu begreifen, diesen Weg zu verstehen, sein Karma zu erkennen, an seinem Karma zu arbeiten und als höheres Wesen zu reinkarnieren. Also darin besteht die eigentliche Freiheit des Menschen im Unterschied jetzt zu irgendwelchen Wesen, die auf der tierischen Stufe stehen geblieben sind. Also da ist auch immer die Warnung damit verbunden, wer sich jetzt im Laufe des Erdzeitalters nicht spirituell erleuchten lässt, der wird auf dem nächsten Planeten, auf dem Jupiter ist es, dann eben nicht als Engel, sondern als so ein menschlich-tierisches Zwitterwesen reinkarnieren. Also lasst euch das zur Warnung dienen. Jetzt werden wir sehen, wie diese Vorstellungen in die Konzeption der Waldorfpädagogik einfließt. Also nochmal, es geht um die Konzeption der Waldorfpädagogik. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Lehrer in jeder Unterrichtsstunde das eins zu eins durchexerziert. Aber das ist sozusagen die Idealvorstellung. So stellt sich eigentlich die Führung der Anthroposophie vor, dass der Unterricht begründet sein soll. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch, dass diese Lehre von Karma und Reinkarnation eigentlich aus dem Hinduismus und Buddhismus stammt und von westlichen Esoterikbegeisterten im 19. Jahrhundert dann nach Europa und Nordamerika importiert wurde. Karma meint ein universelles Gesetz, wonach das Leben jedes Menschen von seinen Handlungen in früheren Leben geprägt ist, ebenso wie die Taten in diesem Leben dann eben die künftigen Wiederverkörperungen beeinflussen. Und Steiner gehört also zu denen, die diese Grundidee übernehmen, und er behauptet, die seelischen Anlagen, das körperliche Aussehen und Befinden, das Geschlecht und die soziale Position eines Menschen sowie sein Lebensweg seien durch das Karma bestimmt. Also er spricht von einem Karma-Konto mit Guthaben und Schulden, die dann irgendwie ausgeglichen werden müssen. Wer eine Lungenentzündung bekommt, sagt Steiner, hat im früheren Leben ausschweifend gelebt und müsse in diesem Leben gegen Luzifer kämpfen. Die Cholera in den Slums der dritten Welt hätte demzufolge nichts mit miserablen Lebensbedingungen zu tun, sondern damit, dass, wie Steiner sagt, Menschen mit schwachem Ich-Gefühl sich bei der nächsten Inkarnation Gegenden aussuchen, in denen die Cholera auftritt, um ihr Selbstgefühl an derbsten Widerständen zu kräftigen. Dagegen würden Menschen mit starkem Selbstgefühl in der kommenden Erdenrunde Regionen bevorzugen, in denen die Malaria grassiert. Wie die Karma-Lehre in den Unterricht einfließen kann, und ich betone jetzt wieder kann, nicht muss, hat die ehemalige Waldorfschülerin Charlotte Rudolph in ihrem Buch Wege zur Versteinerung beschrieben. Und zwar erzählt sie da eine Geschichte aus dem Sozialkundeunterricht, wie ihr Lehrer ihnen versucht hat, die Lehre von Karl Marx zu erklären. Also demnach hat Marx im frühen Mittelalter als Adliger in Nordfrankreich gelebt und er war aber auch Raubritter und hat immer wieder Kriegszüge unternommen, um eben andere Burgen, andere Städte, Handelsreisende auszuplündern. Und einmal, als er von so einem Zug zurückkehrt, hat ein anderer Raubritter seine Burg erobert und sich da festgesetzt. Von wann ist diese Story? Von wann ist diese Story? Also das Buch von Charlotte Rudolph ist von 1988. Jetzt ist es so, dass Marx also dieses Problem hat, seine Burg ist besetzt, Haus und Hof weg. Er hat aber nicht genügend Krieger bei sich, um den jetzt wieder aus der Burg rauszuwerfen. Also unterwirft er sich und dient fortan als Vasall auf seinem früheren Besitz. Natürlich hasst er den neuen Herrn, überlegt die ganze Zeit, wie er den wieder vertreiben kann, aber diese Expropriation des Expropriateurs bleibt eine Wunschvorstellung und hat natürlich karmische Folgen. Dieser Marx und der andere, der ihm die Burg weggenommen haben, die sterben natürlich, sie gehen durch die Pforte des Todes, wie es anthroposophisch heißt, und sie werden im 19. Jahrhundert wiedergeboren. Derjenige, dem die Burg geraubt worden ist und der zum Vasallen geworden ist, der wird als Karl Marx reinkarnieren und der andere, der ihm die Burg abgenommen hat, der reinkarniert als Friedrich Engels. Und das, was sie jetzt im frühen Mittelalter miteinander hatten und das, was das für ihr jeweiliges Karma-Konto bedeutet, das müssen sie jetzt im 19. Jahrhundert wieder ausgleichen. Heißt, Friedrich Engels arbeitet in der Fabrik seines Vaters in Manchester und bestreitet damit zum guten Teil den Lebensunterhalt der Familie Marx in London, während Marx also zwar nicht aller Sorgen enthoben, aber doch Zeit und Muße hat, im British Museum an seiner politischen Ökonomie zu arbeiten. Diese Fantasiestory, die Waldorfschülerin Rudolph als echt vorgestellt bekommen hat, stammt von Steiner selber und er hat sie angepriesen als ein Beispiel dafür, wie seine Form der Geheimwissenschaft ganz wunderbare Ergebnisse zeitigen kann. Also Waldorf-Pädagogen haben im Lauf der Jahrzehnte eine ganze Reihe von Märchen, Fabeln und Sagen erfunden, mit denen sie ihre religiöse Sicht in Schulen und Kindergärten vermitteln. Da gibt es die berühmte Fabel von der Maus, die von der Katze gefressen werden muss, um zum Mäusegeist in den Himmel zu kommen und dann wieder zu reinkarnieren. Also diese Geschichten von Marx und von den Mäusen illustrieren, wie Anthroposophie ganz konkret in den Unterricht einfließen kann, betonen wieder kann, weil ich nicht behaupte, dass tatsächlich jeder Lehrer im Sozialkundeunterricht auf die Art und Weise Marx erklärt. Der Punkt für mich ist der, dass diese Lehre von Karma und Reinkarnation nicht nur auf diese Art und Weise versucht wird, den Kindern subtil zu vermitteln, sondern dass sie, was die Konzeption der Waldorfpädagogik angeht, eben als, ich zitiere jetzt, Grundlage allen wahrhaften Erziehens gilt. Von Stefan Leber, einem der führenden Waldorf-Funktionäre 1996. Waldorf-Pädagogik geht, jetzt wieder Zitat, aus einem durch geisteswissenschaftliche Forschung gewonnenen Menschenbild hervor, für das Reinkarnation und Karma geistige Erfahrungstatsachen sind, nicht aber Glaubensartikel oder visionsartige Schauungen. Darum ist die gesamte Waldorfpädagogik in ihrem Kern auf einem Menschenbild aufgebaut, für das Karma und Reinkarnation zentrale Tatsachen sind, heißt es 2004 in der Waldorf-Zeitschrift Erziehungskunst. Der Autor Valentin Wember ist selber Waldorf-Lehrer und in der Lehrerfortbildung für Waldorf-Schüler, Waldorf-Lehrer tätig. Und jetzt ist es so, dass in Anthroposophenkreisen natürlich ganz gerne so unter der Rubrik Klatsch und Tratsch drüber spekuliert wird, was denn die anderen alles in ihren früheren Erdenleben gewesen sein könnten. Also da unterscheiden sich Anthroposophen nicht von den Besuchern einer Esoterikmesse, wo man sich dann für 5 Euro irgendwie sowas ausdrucken lassen kann und meistens Prinzessin oder Edelmann war. Also es ist sehr beliebt und gleichzeitig gilt es so ein bisschen als unschön und taktlos, als Eindringen in die Privatsphäre. Und für die Waldorflehrer gibt es auch eine Ausnahme. Ihnen ist nämlich, so schreibt der Herr Wember, den ich da zitiert habe, ein behutsames Spekulieren über die früheren Erdenleben ihrer Schüler erlaubt. Der Ansatzpunkt ist der Glaube, dass der Körper eines Kindes von Kräften geformt wird, die auf frühere Erdenleben zurückgehen. Und so schreibt der Herr Wember, wer in einem früheren Leben gelogen hat, dessen Leib ist in der nächsten Verkörperung davon geprägt. Die Individualität wird als geistig Behinderter wiedergeboren. Jetzt kann der Mensch die Wahrheit nicht mehr richtig erfassen, er wird schwachsinnig. Dieser Zusammenhang, also man lügt in einem Leben und wird als geistig Behinderter im nächsten wiedergeboren, sei, Zitat, eine spirituelle Gesetzmäßigkeit, die der Geistesforscher Rudolf Steiner entdeckt hat. 2004. Der Erzieher solle sich vorstellen, dass er derjenige war, der im früheren Leben belogen wurde. Er müsse dem Kind verzeihen und ihm die Wahrheiten des geistigen Lebens beibringen. Also von ihrem Selbstverständnis her ist die Waldorfschule eine Schicksalsgemeinschaft, weil das Karma jeden einzelnen Lehrers und jedes einzelnen Schülers ihn oder sie genau in diese Einrichtung gebracht hat. Und der Erzieher arbeitet in der Schule eben sowohl an seinem eigenen Karma als auch am Karma seiner Schüler. Also hier nochmal diese wesentlichen Punkte. Vorstellung von Steiner und eben 2004 dann diese programmatische Erklärung von dem Valentin Wember. Ein zweites Element der Waldorfpädagogik ist die Einteilung der Menschen oder beziehungsweise ja, Einteilung der Menschen nach 4 Temperamenten. Anthroposophen glauben, dass jedes Individuum durch eines dieser Temperamente, zumindest als Kind und Jugendlicher, dominiert wird. Der Choleriker ist demnach feurig und willensstark, der Sanguiniker lebhaft, zutraulich und unruhig, der Melancholiker scheu und schwermütig, ein kleiner Egoist, ein Eigenbrötler, der Phlegmatiker ist behäbig, er träumt mit offenem Mund und er versucht möglichst schnell heimlich das Pausebrot aus dem Schulranzen zu holen und zu verspeisen. Jedes Temperament gilt als spezifische Form des Egozentrischen. Und der Mensch müsse lernen, sein Temperament zu beherrschen, statt von ihm unterdrückt zu werden. Also so ein bisschen so einen Ausgleich hinzukriegen. Und die Waldorfpädagogik hat sozusagen den Anspruch, diesen Ausgleich durch ihre Unterrichtsmethoden hinzukriegen. Der Klassenlehrer bestimmt also das Temperament jedes Kindes. Und er verfügt danach, zumindest in der Unterstufe ist es so, die Sitzordnung. Links sitzen die Phlegmatiker, dann die Melancholiker, dann die Sanguiniker und rechts draußen die Choleriker. Die Kinder des gleichen Temperaments werden zusammengesetzt, damit sie sich spiegeln und dann hofft man, dass sie sich so ein bisschen abschleift, weil die alle sich ähnlich sind und sich ein bisschen auf die Nerven gehen. Die gleiche Funktion hat die Regel Phlegmatiker und Choleriker sowie Melancholiker und Sanguiniker polarisch gegenüberzusetzen, wie es heißt. Also ich zitiere jetzt aus einer ganzen Reihe sowohl von Büchern als auch Texten aus der Zeitschrift Erziehungskunst, aus verschiedenen Epochen von 1948 bis 2004. Das ist natürlich zusammengefasst von mir. Aber ihr seht daran, dass sich da ganz, ganz wenig geändert hat. Für jedes Temperament gibt es spezielle Erzähl- und Darstellungsweisen, bestimmte Übungen. Auch die 4 Grundrechenarten werden temperamentspezifisch zugeordnet und eingesetzt. Addieren sei dem phlegmatischen verwandt, subtrahieren dem melancholischen. Es gibt Unmengen an Ratschlägen von Rudolf Steiner selber noch, wie sich die Lehrer verhalten sollen. Der Lehrer soll bei Phlegmatikern, wenn er bei denen vorbeigeht, ab und zu mit dem Schlüsselbund aufs Pult hauen, damit sie wieder aufwachen. Die Caroline Heidebrand, das ist eine der Pioniere der Waldorfschulen, die auch den ersten Lehrplan 1928 verfasst hat, der bis in die 90er Jahre auch immer wieder Behörden vorgelegt wurde als Grundlage für die Anerkennung einer neuen Schule, die sagt, das melancholische Kind solle man nie zu kalt abwaschen, man sollte ihm Salat und leichtes Gemüse geben, der Choleriker soll Holz hacken, Nägel einschlagen und Steine schleppen und dem Phlegmatiker dürfe man morgens nicht erlauben, sich aus reiner Genusssucht zu lange in den Federn zu räkeln. Welches Temperament einen Menschen prägt, ist wie bestimmt? Das könnt ihr doch jetzt sicher schon beantworten. Karmisch natürlich. Steiner behauptet, der Melancholiker war im vorigen Leben zu viel allein, der Choleriker hat zu viel erlebt. Wer ein angenehmes und oberflächliches Leben führt, wird beim nächsten Mal Phlegmatiker oder Sanguiniker. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Waldorflehrer dazu, der ja selber kein großer Eingeweihter und kein Hellseher ist im Regelfall, wie schafft er es, die Kinder nach diesem Schemata einzusortieren? Und jetzt ist es so, dass da von der Konzeption her auf Phrenologie und Physiognomik zurückgegriffen wird. Das ist so diese Deutung von Schädeln, Gesichtsausdrücken. Da geht auch diese Schädelmessungen, die die Nationalsozialisten veranstaltet haben, gehen auf diese Vorstellung zurück. Ist im 18. Jahrhundert entstanden, verbindet also dieses Messen als empirische Methode mit, wie ich finde, doch sehr subjektiven ästhetischen Kriterien, meistens abgeleitet aus irgendwelchen schönen griechischen Skulpturen, die sozusagen den Idealtyp des Menschen darstellen und wo man dann schließt, wenn also diese äußere Figur, diese äußere Gestalt schon so schön ist, dann ist es auch ein Hinweis auf hervorragende Intelligenz und einen guten Charakter. Das ist heutzutage als Blödsinn komplett widerlegt, war aber um 1900 unglaublich populär, vor allen Dingen auch in der Kriminalistik. Anthroposophen glauben im Prinzip heute immer noch an diesen Unfug. Sie nehmen an, der Choleriker hätte einen kurzen Hals und kurze Beine, Sanguiniker seien zart und wohlproportioniert, Melancholiker hochgewachsen, schmal und hager und die Phlegmatiker, die also immer gleich das Pausenbrot aus dem Schulranzen ziehen, sind rund und wohlgenährt. Der Kopf eines Kindes gilt als Offenbarung von Ich und Seele, in dessen Form sich dessen inneres Wesen aus den vergangenen Erdenleben ausdrücken würde. Der Klassiker zur Phrenologie war über viele Jahre hinweg der Norbert Glas, ein Arzt, der mehrere Bände verfasst hat. Da habe ich jetzt hier eine Seite rauskopiert, da sind also jeweils bestimmte Körperpartien abgebildet in verschiedenen Formen und dann wird halt beschrieben, was man da ablesen kann. Das ist so eine Art praktische Handreichung für den Lehrer. Des Buches in den 90er Jahren noch aufgelegt worden. Also kann man vermuten, dass es auch bei der einen oder anderen Schule von dem einen oder anderen Lehrer verwendet worden ist, auch wenn man nicht sagen kann, wie oft, wie viel und so weiter. Jedenfalls, das ist jetzt auch der Part meines Vortrags, wo das Publikum ein bisschen mitmachen kann. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal alle einem eurer Nachbarn zuwendet und dessen Ohr in Augenschein nehmt, dann kriegt ihr einen Eindruck, wie das funktioniert. Also der Glas auf dieser Seite versucht anhand der Form des Ohres, und zwar beachten hier dieses obere Ende, versucht er nun Rückschlüsse zu ziehen auf das Denkvermögen und den Charakter. Und er sagt, dieses erste Ohr hier, diese Rundung hier oben, die sei also fast perfekt, das sei harmonisch und das deute hin auf sehr gute, auf eine hohe Intelligenz und auf Wahrhaftigkeit. Auch hier dieses zweite Ohr wird noch als von der Form her als einigermaßen harmonisch begriffen. Auch hier also ein Mensch, der ein guter Denker ist, dem man vertrauen kann, der ehrlich ist. Dann sieht man hier schon, dieses nächste Ohr entspricht nun gar nicht diesem Ideal der harmonischen Rundung. Und Glas kommt zu dem Ergebnis, Leute, die solche Ohren haben, die seien sehr oberflächlich, sehr flüchtig im Umgang. Also da muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Und hier der da, der Träger eines solchen Ohrs, das gilt jetzt für mich ein bisschen unverständlich, aber für ihn ist es ein Spitzohr und solche Leute sind die geborenen Lügner. Und das hier ist, das ist dann einer, der schwachsinnig ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch wirklich vorstellen, dass die gesamten Bücher genauso aufgebaut sind und am Ende, man, wenn man das durcharbeitet, dann hat man den Eindruck, man braucht eigentlich einen Menschen nur anschauen, die Nasenform, die Ohrform und so weiter und so weiter. Und dann könnte man Aussagen machen über dessen geistige Fähigkeiten, aber auch über seinen Charakter und letztendlich auch über seine früheren Erdenleben. Klar, ist ja alles karmisch. Aber das wird jetzt heute nicht mehr geprägt. Ich habe gerade gesagt, dieses Buch ist in den 90er Jahren das letzte Mal so erschienen. Das erste Mal ist es 1961 aufgelegt, also erschienen ist es 1961, wurde dann immer wieder aufgelegt. Es gab dann 1996, da habe ich vorhin auch schon draus zitiert, gab es eine Konferenz in der Schweiz im Goetheanum, das ist ja das internationale Zentrum, wo auch wieder die Frage der Reinkarnation und Erziehung gewälzt wurde und wo auch wieder das Thema kam. Ja, man sieht am Äußeren, man könnte vom Äußeren eines Menschen Rückschlüsse ziehen auf seinen Charakter und auf seine geistigen Fähigkeiten. Und auch in der Verteidigung des Steinerschen, der Steinerschen Rassenlehre wird es von Lorenzo Ravalli immer noch so vertreten, dass er sagt, ja, es geht um das ästhetische Empfinden. Man könnte Leute anschauen und dann könnte man sie nach bestimmten Kriterien in bestimmte Rassen sortieren. Also von daher, auch wenn es jetzt in dieser Form sozusagen kanonisiert mir jetzt nicht mehr begegnet ist, spielt diese Vorstellung nach wie vor in der Anthroposophie eine gewisse Rolle. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Das sind die sogenannten Wesensglieder des Menschen. Anthroposophie geht davon aus, dass der Mensch aus 7 bzw. 9 Wesensgliedern besteht, die sich im Jahr 7. entfalten. Also da spielt die Zahl 7. Und die Vorstellung, dass sich also das menschliche Leben in so 7 Jahresschritten entwickelt, eine große Rolle. Bei der Geburt entsteht der physische Leib. Mit dem 7. Lebensjahr kommt der Ätherleib hinzu. Das ist ein feinstoffliches Gebilde. Das ist der Bereich, der für die Temperamente zuständig ist. Und dann mit dem 14. Lebensjahr kommt der Astralleib dazu, der das Bewusstsein bringt. Und erst mit dem 21. Jahr entwickelt sich das Ich. Das heißt, der göttliche Funke, dieses Ich, reinkarniert eigentlich erst etwa mit dem 21. Lebensjahr. Also die Geburt ist in gewisser Hinsicht erst mit 21 vollendet. Dieser göttliche Funke splittet sich nach Steiners Doktrin in eine Empfindungs-, eine Verstandes- und eine Bewusstseinsseele. Dazu gibt es dann einen Geist selbst, das ist ein Lebensgeist, und einen Geistesmenschen, die früher, als die göttlichen Funken noch in Kontakt zu höheren Wesen standen, gleichsam automatisch entstanden sind. Also der Kontakt, das Wissen des einzelnen göttlichen Funken um die höheren geistigen Welten, dieses Geisterland war früher angeboren, ist aber im Laufe der Zeit verloren gegangen und könnte heute nur noch durch spirituelle Betätigung erreicht sein und werde dann in der 6. und 7. Kulturepoche, was das ist, kommen wir gleich drauf, sich wieder allgemein verbreiten. Denn diese Lehre jetzt von diesen Wesensgliedern und ihrer Ausprägung ist eng verknüpft mit der Vorstellung, dass verschiedene Völker, Rassen und Unterrassen jeweils eine bestimmte Mission im Lauf der Geschichte hätten, nämlich bestimmte Elemente dieser Seelen zu entwickeln. Das ist die Hauptaufgabe. Die Ägypter entwickeln die Empfindungsseele, die Griechen und Römer die Verstandesseele und die Germanen beziehungsweise die Deutschen, die Bewusstseinsseele. Jetzt kommt die Anwendung dieser Theorie auf die Konzeption der Waldorfpädagogik. Ihr seht, da geht es in erster Linie um die ersten vier Leiber. Natürlich stehen jetzt bei der Schule die ersten drei, also Schule und Kindergarten, die ersten drei im Vordergrund. Und da seht ihr, wie alle diese Vorstellungen jetzt auf einmal wieder auftauchen. Die Idee ist, dass zwischen dem 1. und 7. Lebensjahr, wo nur der physische Leib vorhanden ist, jedes Kind die Mineralstufe auf dem Saturn wiederholt. Also ihr erinnert euch an dieses Schema, was ich euch vorher gezeigt habe. Und da steckt dann dahinter die Vorstellung, dass ein Kind, das in dieser Phase einen eigenen Willen zeigt und etwa sagt, es wolle Nutella zum Frühstück essen, das sei ein Wesen mit einem verfrüht entwickelten Ego. Zeitschrift Erziehungskunst 2007. Zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr wiederholen die Kinder in gewisser Hinsicht die Pflanzenstufe auf dem nächsten Planeten und sie sollen in dieser Phase ihre Lehrer als selbstverständliche Autorität akzeptieren, die die Temperamente ausgleichen. Kritisches Denken in diesem Lebensabschnitt wird von Rudolf Steiner als Gift für die Seele bezeichnet. Zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr, jetzt kommt der Astralleib ins Spiel, jetzt wird sozusagen die Epoche auf der Sonne wiederholt, die Epoche des Tieres. Jetzt sollen Jugendliche auch denken dürfen, aber mit Herz und Gemüt. Alle intellektuelle Betätigung ist Steiner zutiefst suspekt gewesen, zu früh sei das entartet. Und damit hängt auch bei Steiner zumindest die Vorstellung zusammen, dass Menschen erst mit dem 21. Lebensjahr, wenn sie selbstständig sein können, weil ihr Ich nun komplett reinkarniert hat, dass sie eigentlich erst dann über Sexualität nachdenken und auch Sexualität haben dürfen. Die Folge dieser Vorstellung bei Steiner ist, dass bis heute in der Waldorfschule Sexualkunde etwas ist, was mit unglaublich viel Verklemmtheit und Tabus belegt ist, weil es eben eigentlich, wenn man sich nach dem Meister hält, in der Schule noch gar nichts zu suchen hätte. Das weitere Element ist der Geisterglaube. Ahriman und Luzifer haben wir schon kennengelernt, die Volks- und Rassengeister auch. Dann gibt es noch die Engel und Erzengel, zu denen wir alle aufsteigen können in einigen Jahrzehntausenden. Und es gibt jeweils Erzengel, die als Volksgeister bestimmte Zeitalter lenken und ganzen Völkern dann sozusagen voranschweben. Der Erzengel Michael gilt als Volksgeist der Deutschen, der bis zum Jahr 2300 die Welt leitet und die Anthroposophen im Kampf gegen die Mächte der Finsternis führt. Dann gibt es noch Naturgeister, die sogenannten Elementarwesen. Das sind unsichtbare Wesen niedriger Stufe, die uns überall umgeben und die nun in der Waldorfpädagogik eine große Rolle spielen. Es gibt nach dieser Vorstellung eigentlich keinen Flecken Erde, auf dem sich nicht solche Elementarwesen aufhalten. Die sind untereinander so hierarchisch geordnet. Es gibt Elementarwesen als fleißige Arbeiter und Faune als leitende Oberelementarwesen, die einen Baum umschweben. Dann gibt es regionale Baumwesen und über allen thront Pan, der König der Naturwesen, heißt es im April 2011 in der Zeitschrift Erziehungskunst. Da ist dann so ein Schwerpunkt zum Thema Elementarwesen drin gewesen. Also es gibt immer so ein Schwerpunktthema in jeder Ausgabe, wo bestimmte Themen angesprochen werden. Und immer ist der Rückgriff auf Schriften und Gedanken von Rudolf Steiner. Was hat er dazu gesagt? Wie deutet er das? Wie müssen wir denken, wenn wir uns adäquat zu dieser Theorie und zu dieser Lehre als Pädagogen verhalten sollen? Auch in jeder Wohnung sitzen Elementarwesen wie Zwerge überall herum. Und dann gibt es ein Wohnungswesen, das die Leitung über diese Zwerge hat. Laut Steiner handelt es sich bei Elementarwesen um verzauberte Wesen, die sich für den Menschen und den Fortgang der Evolution geopfert haben. Und ein Mensch, der achtsam gegenüber der Natur ist, der wird von den Elementarwesen wahrgenommen und bekommt von ihnen Energie. Ein Mensch, der die Außenwelt spirituell betrachtet und verarbeitet, nicht intellektuell und materialistisch, der fleißig ist und zufrieden, der hilft, die Elementarwesen aus ihrem Bann in die Natur zu erlösen. Und unter diesem Aspekt sind Hausaufgaben, aber auch Sekundärtugenden wie Fleiß, Strebsamkeit, Pflicht zu erfüllen, heißt es in einem Beitrag in der Erziehungskunst. Das heißt, wenn in Waldorf-Kindergärten und Schulen gebastelt, gefilzt und gemalt wird, dann geht es auch darum, die Stimmung dieser Elementarwesen zu treffen, damit sie sich wohlfühlen und möglichst bald erlöst werden. Von daher komme ich zu dem Ergebnis, dass kindgerecht ein Attribut, mit dem die Waldorfschule wirbt, eigentlich bedeutet, dass man zunächst mal die Kinder nach okkult-religiösen Vorstellungen und Schablonen sortiert und dass dann die Mischung von im Grunde genommen abergläubischen Vorstellungen zusammengerechnet die anthroposophische Menschenkunde ergibt. Und diese anthroposophische Menschenkunde, jetzt zitiere ich wieder aus einer Schrift von 1989, bietet die Gewähr, dass ein einheitliches Element die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten verbindet und zu einer verantwortungsvollen Führung der Schule vereinigt. Anthroposophische Menschenkunde ist Erkenntnis und moralische Gesinnung. Sie ist für den Lehrer ein Mittel der Selbsterziehung. Ihr sind alle Waldorfschulen verpflichtet. Die Treue zur erkannten Wahrheit verbindet die Lehrerkonferenz zur Schicksals- und Lebensgemeinschaft, sagt Heinz Zimmermann, damals Leiter der pädagogischen Sektion am Goetheanum. Der Lehrer soll im Idealfall also Repräsentant des freien Geisteslebens sein, also Anthroposoph. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass dieser Anspruch auch wegen der Expansion der Waldorfschulen so nicht zu halten ist, dass es eben viele Leute, viele Waldorflehrer gibt, die eigentlich keine Anthroposophen sind. Aber das ist zumindest der Anspruch ist, jeder Lehrer ist ein Anthroposoph. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Rassenkunde, Rassenlehre. Das ist jetzt ein bisschen winzig. 1994 hat eine Frau in dem Schulheft ihres Kindes in den Niederlanden diese Zusammenfassung da gefunden und dazu die Zeilen: Neger haben dicke Lippen und viel Gefühl für Rhythmik. Das immerwährende Lächeln des gelben Menschen verbirgt seine Emotionen. Die Frau ist in die Schule gegangen, hat sich beschwert. Und dann wurde ihr von den Waldorflehrern erklärt, sie habe den Rudolf Steiner nur nicht richtig verstanden. Das ist so eine Reaktion, die auch hierzulande aus den Debatten bekannt ist. Die Frau hat sich aber nicht beirren lassen und nicht einschüchtern lassen und die Presse informiert. Und daraufhin hatten die Anthroposophen in den Niederlanden einen Skandal am Hals und mussten sich damit in der Öffentlichkeit auseinandersetzen. Das Ergebnis war, dass das Fach Rassenkunde, was bis dahin an niederländischen Waldorfschulen offizielles Fach war, gestrichen wurde. Die Anthroposophen haben diesen Fall dann, als es nichts mehr zu leugnen gab, so in guter Politikermanier, brutalstmögliche Aufklärung, als Einzelfall abgetan. Und ich finde, dass solche Einzelfälle durchaus was zu tun haben mit einer ganz spezifischen Sicht der Welt, sodass es kein Zufall ist, dass immer wieder solches rechtes Gedankengut und auch einschlägiges Personal an Waldorfschulen auftaucht. Da muss man wissen, dass Rudolf Steiner sich selber als Kind und als Student dann in Wien in einem nationalistisch-antisemitischen Milieu bewegt hat, dass er für eine deutschnationale Zeitschrift gearbeitet hat und überzeugt davon war, dass die Deutschen eine besondere Mission hätten und dass sie insbesondere in der Donaumonarchie die Aufgabe hätten, den Slawen gegenüber als Kulturbringer zu fungieren. Steiner war nicht von Anfang an Esoteriker. Er hat lange Zeit, stand er der zeitgenössischen Esoterik, also Tischerücken, Poltergeister, Seancen und so weiter, das fand er ziemlich blöd, hat immer davor gewarnt, das würde zur Gehirnerweichung führen. Nachdem er selber aber mit seinen ganzen beruflichen Plänen nicht so richtig vorangekommen ist, also eine prekäre akademische Existenz geführt hat, bekam er nach 1900 die Chance, bei den Theosophen in Berlin zunächst als Referent und dann als Funktionär, als Generalsekretär zu arbeiten. Und in den folgenden Jahren übernimmt er dann die Lehre der Theosophie, die auf diese Frau zurückgeht, die Helena Petrovna Blavatsky. Und er übernimmt von ihr insbesondere die Vorstellung von den Wurzelrassen. Wenn ihr euch erinnert an dieses Schaubild, was ich am Anfang gezeigt habe mit diesen sieben Planeten, viertes planetarisches Zeitalter, findet auf der Erde statt. Also das ist jetzt sozusagen wie eine Ausschnittvergrößerung. Jetzt schauen wir uns an, was auf der Erde passiert. Und auf der Erde, sagt Rudolf Steiner, treten nacheinander 7 Wurzelrassen auf. Und er hat dann die ersten 5 relativ ausführlich beschrieben in verschiedenen Büchern und Vorträgen. Und hat dann auch, sagt dann, jede von diesen 7 Wurzelrassen prägt dann wieder 7 Unterrassen aus. Auch davon hat er einige dann beschrieben. Und jede dieser Rassen und Unterrassen haben in bestimmten historischen Epochen bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Wenn eine Rasse oder Unterrasse ihre Mission erfüllt hat, dann fängt sie an zu erstarren, ist also nicht mehr entwicklungsfähig. Also zum Beispiel die Franzosen und Italiener gelten als die Nachfahren der griechisch-römischen arischen Unterrasse, die im Jahr 1413 sozusagen den spirituellen Löffel abgegeben hat. Und deswegen können also die heutigen Franzosen und Italiener sind dekadent und spirituell erstarrt. Das findet sich dann wieder in Diskussionen von Rudolf Steiner mit Lehrern über Französisch, das er als Leichnamssprache bezeichnet und wo er sagt, wir unterrichten das nur deswegen an den Schulen, weil die Behörden das verlangen. Eigentlich ist das, brauchen wir das gar nicht mehr. Nachfolger dieser Römer sind dann eben die Germanen bzw. die Deutschen als 5. arischer Unterrasse und ihre Aufgabe ist bis zum Jahr 3573 das göttliche Ich im Menschen zu entdecken und die Respiritualisierung der Menschheit einzuleiten. Also ihr seht hier an dieses Schema nochmal. Die ersten 2 Wurzelrassen, sagt Steiner, die haben noch gar keine richtig menschliche Gestalt. Das sind so kaugummiartige Wesen, die sich in alle Richtungen ausdehnen und wieder zusammenziehen können. Eigentlich erst mit den Lemurien sind es Wesen mit menschenähnlicher Gestalt. Die Nachkommen dieser Lemurier sind die degenerierten Aborigines, die Buschmänner und Pygmäen. Da bewegt er sich jetzt voll in dem rassistischen Konsens am Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese Gruppen tatsächlich noch unter den Schwarzafrikanern einsortiert wurden von den europäischen Rassisten. Also passt da voll rein. Dann kommt die atlantische Wurzelrasse. Da wird davon ausgegangen, dass es tatsächlich sowas wie Atlantis gab, also ein Kontinent mit einer Hochkultur, die irgendwann in Fluten versunken ist. Und auf Atlantis treten dann eben nacheinander 7 Unterrassen auf mit jeweils bestimmten Eigenschaften, die er dann detailliert beschreibt. Wichtig sind die sogenannten Ursemiten als Unterrasse. Das ist eine neuerungssüchtige, rationale, tendenziell etwas areligiöse Unterrasse. Aber sie sind auserwählt und auserlesen. Aus ihnen entsteht nämlich der Kern der arischen Wurzelrasse, die dann als nächste folgt. Und diese arische Wurzelrasse, ah ja, ihr seht genau hier noch als 6. und 7. Unterrasse bei den Atlantiern. Die 7. sind die Mongolen. Und diese Mongolen, die Nachkommen dieser Mongolen, sind die heutigen Asiaten. Also wenn Steiner, ich habe am Anfang das zitiert von den Japanern, dann spielt er genau darauf an. Die Japaner sind Nachkommen dieser 7. atlantischen Unterrasse, die aus sich selbst heraus nicht entwicklungsfähig ist und die Anleitung durch Europäer braucht. Also darauf gehen diese, das was die da 2011 über Japan und Fukushima äußern, das geht letztendlich auf diese Lehre zurück. Also auch wenn in dem Text von 2011 nicht die Rede von Rassen ist, aber gemeint ist genau dieses. Dann kommen eben die Arier, die arischen Unterrassen, auch jeweils mit bestimmten Fähigkeiten, bestimmten Entwicklungsaufgaben. Die Urinder zum Beispiel entwickeln ein spirituell fundiertes Kastensystem. Also das Kastensystem in Indien, eins der brutalsten Formen von Ausbeutung und Unterdrückung, wird hier spirituell gerechtfertigt. Führte in Indien dazu, dass es bittere Auseinandersetzungen gab zwischen Mahatma Gandhi, der das Kastenwesen ja bekanntlich abschaffen wollte, und europäischen Theosophen, die im indischen Nationalkongress eingetreten sind, aber das Kastenwesen verteidigt haben, aus dieser spirituellen Sicht raus. Dann kommen die Perser, die Ägypter. Die Ägypter entwickeln eben die Empfindungsseele. Dann kommen die Griechen und Römer. Und nun sagt Steiner, dass sozusagen mit diesen Römern der Tiefpunkt der menschlichen Entwicklung erreicht ist. Die Römer hätten nämlich eine völlig materialistisch und intellektualistische Sichtweise. Das römische Recht wäre der beste Ausdruck davon. Eine Vorstellung, die die Völkischen um 1900 auch ganz stark haben, die dann auch gegen das römische Recht agitieren. Also das ist sozusagen der Punkt, an dem sich die göttlichen Funken im Menschen am weitesten vom Göttlichen entfernt haben. Und jetzt kommt der, er nennt es immer der Impuls von Golgatha, also die Reinkarnation des Sonnengeistes als Jesus Christus und die Kreuzigung. Und das sei sozusagen der Impuls, der dazu führt, dass im weiteren Lauf der Geschichte die Möglichkeit besteht, wieder spirituell sich zu entwickeln und am Ende dann das sich wieder zu dem göttlichen Einen zu verschmelzen und das Materielle hinter sich zu lassen. Also das ist jetzt, da kommt jetzt wieder die Weltgeschichte. Und dann, da hat dann also jede Rasse ihre Funktion. Die Germanen eben und die Deutschen, die diese Rückkehr zur Spiritualität einleiten sollen und die Bewusstseinsseele entwickeln. Ja, und die Japaner sind eben nicht in der Lage, die Bewusstseinsseele zu entwickeln. Die brauchen da die Hilfe von den Europäern. Und im Jahr 3573 dann wird die Stafette weitergegeben an die Slawen und Westasiaten. Das ist ganz interessant, weil Slawen in den 20er und 30er Jahren in der anthroposophischen Literatur als roh, naiv, brutal, unzivilisiert, also typisch deutsch-rassistisch beschrieben werden, aber immer mit dem Blick, sie müssen von den Deutschen erzogen werden, sie müssen vom deutschen Geist lernen und dann können sie irgendwann mal die Aufgabe von den Deutschen übernehmen. Das war einer der Punkte, die nationalsozialistischen Gegnern der Anthroposophie sehr missfallen hat, dass also in einigen tausend Jahren da die Deutschen durch die Slawen abgelöst werden sollen, fanden die nicht so gut. Dann kommen als letztes die Amerikaner, die finstere Saturnrasse. In Amerika sterben die Kulturen. Also auch der typische Anti-Amerikanismus der deutschen Rechten findet sich in diesem steinerschen Rassenschema wieder. Jetzt gibt es von Steiner jede Menge Reden, Vorträge, Bücher, Zeichnungen, in denen er diese Theorie ins Detail ausgemalt hat. Ihr seht hier eine Zeichnung aus einem Vortrag von 1907, wo er jetzt auch schon auf den Begriff Rasse mal verzichtet. Also da seht ihr, diese ganze rassistische Lehre funktioniert auch ohne, dass man den Begriff Rasse verwendet. Das darf man, wenn man heute mit Anthroposophen redet, muss man das immer im Hinterkopf behalten. Das macht er nämlich hier auch schon. Da spricht er von Polarzeit, Hyperborea, Lemuria, Atlantis. Spitze der Entwicklung sind die Arier. Und dann gibt es hier die Seitenzweige. Da sieht man, dass Steiner eine sehr eigenwillige Evolutionstheorie vertritt. Salopp gesagt, nicht der Mensch stammt vom Affen ab, sondern die Affen vom Menschen. Sie sind nämlich eine der dekadenten Seitenzweige vor den Indianern. Hier jetzt nochmal wie eine Ausschnittvergrößerung aus dem gleichen Vortrag von 1907 über die Europäer und die Indianer. Beide haben denselben Ursprung, beide stammen von Atlantis ab, aber die Europäer sind hinaufgestiegen zu einer höheren Kulturstufe, während die Indianer stehen geblieben und dadurch in Dekadenz gekommen sind. Also es ist eine ganz klare Entwicklung der Menschheit, die er beschreibt, und diejenigen Rassen und Unterrassen, beziehungsweise die göttlichen Funken, die nicht diese Entwicklung mitgehen, sind dazu verurteilt, immer wieder in dann dekadenten Seitenzweigen zu reinkarnieren. Das ist die Grundidee. Gaia Sophia, das ist jetzt die freie Hochschule, da haben wir den Begriff frei wieder für Geisteswissenschaften am Goetheanum Dornach. 1929, also einige Jahre nach Steiners Tod. Ein Jahrbuch zur Völkerkunde, da geht es also um die fünf Hauptrassen der Menschheit. Und ihr seht, dass da auch wieder die Phrenologie, die ich vorher kurz vorgestellt habe, eine ganz wichtige Rolle spielt, weil man auch da wieder glaubt, man könnte also an dem Äußeren, das hier natürlich sehr stark idealisiert dargestellt wird, könnte man dann ablesen, was für Fähigkeiten Einzelne haben. Da sind dann Fotos abgebildet, links oben ein sogenannter Neger aus Togo, knabenhaft, Hirnschädel ist auf der Knabenstufe stehen geblieben. Das ist also das, was die Frau dann in diesem Heft auch findet, die schwarzen Afrikaner gelten als kindlich und müssen von Europäern geleitet, geführt und erzogen werden. Also wenn heute in Diskussionen es oft heißt von Anthroposophen, ja, aber wir haben doch auch Waldorfschulen in Afrika gegründet, dann müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, dass da die Vorstellung dahinter steckt, die müssen ja erzogen werden, die müssen richtig erzogen werden von Europäern, weil die können ihnen nur weiterhelfen, sie selber kommen da nicht weiter. Dann kommt der Malaye, der ist animalisch wach, der Mongole soll das hier rechts unten sein, schlecht zu erkennen, aber ich glaube, man muss es jetzt nicht ins im Detail ausführen, ich glaube, der Kern der ganzen Geschichte ist, dürfte euch klar sein. Jetzt sind wir 1953, Nationalsozialismus ist seit 8 Jahren militärisch besiegt. Günter Wachsmuth hat sozusagen das Ruder übernommen. Er ist der Sekretär der Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft und er verfasst ein Buch zum Werdegang der Menschheit. Das ist nichts anderes wie die Wurzelrassenlehre, wieder aufgelegt. Und dann hat er das eben mit solchen Zeichnungen versehen. Und da seht ihr jetzt diesen Kontinent Atlantis und die Vorstellung ist, dass praktisch als Atlantis in den Fluten versinkt, verschiedene Gruppen von Überlebenden oder von Leuten, die es im letzten Moment schaffen, in verschiedene Himmelsrichtungen auswandern und die von hier unten vom Saturntempel nach Westen auswandern, nach Amerika, das sind dann, da kommen dann die Indianer raus, das ist die Saturnrasse, die unfähig ist, die nur zum Untergang bestimmt ist. Und die hier oben auswandern, das ist jetzt die, und hier nach Europa gehen, vom Jupiter-Tempel, daraus wird die 5. arische Wurzelrasse. Und die ziehen dann nach Steiner und der Anthroposophie erstmal kreuz und quer durch Europa bis zum Himalaya. Und von dort dann als Arier wieder Richtung Westen und gründen auf ihrem Weg nach Westen sämtliche Hochkulturen der alten Welt. Also an dem Punkt auch eine große Ähnlichkeit mit faschistischen und völkischen Vorstellungen, wo ja auch alle Hochkulturen letztlich auf arisch-indogermanische Einflüsse zurückzuführen ist. Es gab aber auch Differenzen in den 20er und 30er Jahren, weil es einige Nationalsozialisten gab, die gesagt haben, Quatsch, die Arier kommen nicht aus Asien, sondern aus Thule irgendwo da oben. Und da gab es also Diskussionen zwischen Anthroposophen und Faschisten, wo denn nun die Arier herkamen. Aber so viel zum Thema Unterschiede. Wichtig ist vielleicht an dieser Stelle auch noch, hier nochmal Zeichnungen von diesem Typen. Steiner hat sich zu einzelnen Gruppen sehr ausführlich geäußert. Besonders diskriminierend ist bei ihm immer die Darstellung von Schwarzen. Steiner kennzeichnet Schwarze im Stil des Stammtischrassismus als triebgesteuerte infantile Wesen, was er damit erklärt, dass sie die Sonne Afrikas in sich aufnehmen und von innen fortwährend gekocht werden würden. Und deswegen hat der Neger ein, wie man sagt, starkes Triebleben, ein starkes Instinktleben. In Bayern gibt es eine Prinzessin, die hat es mal auf den Satz zusammengebracht, der Neger schnackselt gerne. Darum geht es hier bei Steiner im Kerne auch. Er behauptet auch, wenn schwangere weiße Frauen einen Negerroman lesen würden, also gemeint sind Romane, in denen Schwarze vorkommen, dann würden sie Mulattenkinder gebären, was Steiner nicht gut fand, weil er der Meinung war, Schwarze hätten in Europa eigentlich nichts zu suchen. Das ist jetzt 1923, der Kontext ist die Ruhrbesetzung, die Hetze aller Fraktionen der deutschen Rechten gegen die belgischen und französischen Besatzungstruppen, die ja auch Soldaten aus den afrikanischen Kolonien eingesetzt haben. Und die Sorge, da würden sich jetzt deutsche Frauen mit Schwarzen einlassen. Das sind die Kinder, die sind ja dann als Rheinland-Bastarde von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Und hier sieht man, wie auch bei Steiner diese Ressentiments da sind. Andere Anthroposophen haben sich in den 20er Jahren gegen die Jazzmusik gewandt, weil die angeblich auch diesen Geist des Negertums bringe, der das Blut der Deutschen vergiftet. Für Steiner stand fest, die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse. Ich bringe das Zitat immer gerne, weil es in den Diskussionen dann oft heißt, die Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen, was Zitate nun mal so an sich haben. Und hier ist nochmal das ganze Zitat, das längere, und man sieht, es macht es auch nicht viel besser. Da wird also in Kurzfassung nochmal diese ganze Theorie zusammengefasst. Auch hier so eine Zeichnung von Steiner. Links die Schwarzen mit ihrem Triebleben vom Hinterhirn gesteuert, die Gelben, die Asiaten vom Mittelhirn gesteuert mit ihrem in erster Linie Gefühlsleben und dann die Weißen vom Vorderhirn gesteuert und deswegen zum Denkleben prädestiniert, eben die am Geiste schaffende Rasse. Jetzt, geht es jetzt mal im Schnelllauf durch. Das sind jetzt so Zitate aus verschiedenen Epochen von führenden anthroposophischen Funktionären, den Günther Wachsmuth haben wir schon kennengelernt, sowie die Pflanzen ichlos und dumpf vegetierend den Wirkungen der Sonnenstrahlen hingegeben sind, so ist bei den ich-schwachen schwarzen Rassen der Kohlenstoffprozess zu stark bis in die Haut hineingedrungen und so weiter und so weiter. Und sie machen deswegen keine ausgeglichene Entwicklung. 1995, inzwischen sieht sich die anthroposophische Gesellschaft auch in Deutschland mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert. Und beharrt aber drauf, die Gliederung nach Rassen und Großrassen zähle zu den inkarnativen Bedingungen der geistigen Personalität, Rassenkunde generalisiert wie jede abstrahierende Wissenschaft und individualisiert nicht. Also das ist schon ein Zitat, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, weil man wahrscheinlich in Deutschland nicht viele Institutionen finden würde, die 1995 noch behauptet hätten, Rassenkunde sei eine Wissenschaft. Also das ist eigentlich ein ziemlicher Hammer. Und dann wird so ein bisschen das relativiert, die rassische Leibeskonstitution ist eine Hülle, an der das Ich lernen kann, aber die volle Konsequenz der Ewigkeitsnatur des Ich und seiner Erdentauglichkeit ist das Wissen um die Wiederverkörperung durch alle Rassen hindurch. Also das Hauptargument der Anthroposophen gegen den Vorwurf des Rassismus ist, der Körper ist nur eine Hülle, wir reinkarnieren immer wieder und deswegen sind wir eben einmal ein triebgesteuerter Schwarzer und einmal ein dekadenter Japaner, der nur im Kreis fährt. Und irgendwann haben wir dann auch die Möglichkeit, als Arier zu reinkarnieren. Und wenn wir voll erleuchtet sind, wenn wir Anthroposoph sind, dann können wir aus dem Jenseits heraus vor der nächsten Reinkarnation an dem Gefäß, in das wir reinkarnieren, so ein bisschen mit plastizieren und dann würden irgendwann mal auch die Rassen verschwinden. Also das ist das zweite Argument, Gegenargument, was heute immer kommt, dass sie sagen, ja, aber Steiner spricht doch davon, dass die Rassen überwunden werden allmählich, verschwiegen wird, dass er meinte, irgendwann mit Beginn der sechsten Wurzelrassen, also in einigen Jahrzehntausenden, würden dann genügend Leute so weit sein, dass sie aus dem Geisterland heraus den Körper für ihre nächste Reinkarnation formen können. Wurde dann so jemand wieder entlassen? Nee. Weil hier steht ja was von Professur, Evolutionsbiologie. Nee, niemand wurde da entlassen. Also zeigt es ja eigentlich schon mal eine ziemliche Schwäche im akademischen System zumindest. Nicht im akademischen System, weil das sind ja dann häufig Leute, jetzt hier in diesem Fall, ja, Klaus-Peter Endres und Wolfgang Schad. Schad war zu diesem Zeitpunkt am Lehrstuhl in der Universität Witten-Herdecke, die ja eine anthroposophische Gründung ist. Mhm. Und dieser speziell, also natürlich schmeißen die sich nicht selber raus. Mhm. Ja. Hier nochmal der Stefan Leber, der in den 90er Jahren so einer der führenden Anthroposophen und Waldorf-Ideologen war, der dann sagt, der versucht jetzt diese Äußerungen von Steiner über die Schwarzen so ein bisschen zu rechtfertigen und sagt, das Triebleben des Schwarzen mit seiner stoffwechselhaften, bewegungsfähigen Natur, also das ist für ihn klar, dass das Triebleben bei denen ausgeprägt ist, wird nur scheinbar abschätzig beurteilt. In Wirklichkeit erweist es sich als Überlegenheit und Vorzug, nämlich als Schutz vor dem Fall in den Materialismus, dem der Weiße so leicht erliegt. Und dann der Ravalli. Steiner vertritt in seinem Vortrag einen Ethnopluralismus oder anthropologischen Differentialismus. Steiners Ethnopluralismus schließt ein, die Menschheit als Einheit zu begreifen, die in sich differenziert ist, und verteilt die einheitliche Idee des Menschen für sich für Steiner auf Weiße, Gelbe und Schwarze, die nach Nerven, Sinnessystem und so weiter differenziert sind und in ihrer jeweiligen Einseitigkeit zum ganzen Menschen ergänzt werden müssen. Also auch da wieder der Ausgangspunkt, ja, man kann Menschen in Rassen einteilen, aber alle zusammen gesehen ergeben dann eine Einheit und deswegen sei es nicht diskriminierend gemeint. Und was ich schon bezeichnend finde an diesem Text ist, dass er hier diesen Begriff des Ethnopluralismus gebraucht, den die neue Rechte in den 70er Jahren geprägt hat, gerade auch um so Begriffe wie Rasse zu vermeiden oder Begriffe wie Rassenmischung oder Ausländerstopp und zu sagen, nein, eigentlich ist es ja für alle immer das Beste, sie blieben dort, wo sie geboren sind und wo ihre Eltern gelebt haben. Ja, also man könnte da jetzt ganz, ganz viele solche Einzelfälle, wie es immer heißt, anführen. 2000 gab es eine Riesendiskussion, nachdem im Magazin Report der ARD über ein Buch von Ernst Uhli, einem Waldorflehrer und engen Mitarbeiter von Steiner, berichtet wurde. Das Buch wurde 1936 publiziert und ist dann in der unveränderten Neuauflage 1980 wieder aufgetaucht in einer Broschüre, die die Pädagogische Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen 1998 veröffentlicht hat, als Handreichung für Waldorflehrer zur Vorbereitung des Unterrichts. Und in diesem Buch von Uhli heißt: Der Keim zum Genie ist der arischen Rasse bereits in ihre atlantische Wiege gelegt worden. Dagegen ist der heutige Neger kindlich und ein nachahmendes Wesen geblieben und der heutige aussterbende Indianer im Denken greisenhaft. Also da haben wir das jetzt, er hat dann auch so, er entwickelt das wieder mit Atlantis und den verschiedenen Orakeln und Tempeln und was die dort für Eigenschaften haben und in welche Richtung die auswandern und was sich daraus für Rassen ergeben und wie die dann wiederum mit den Temperamenten zusammenhängen. Also wieder so dieses ausgetüftelte Schema, im Kern rassistisch. Das Bundesfamilienministerium beantragte dann, dieses Buch zu verbieten. Die Anthroposophen behaupteten, das Buch sei nicht verwendet worden. Ja, das kann niemand beweisen und um den entscheidenden Punkt hat sich der Waldorfbund darum gemogelt. Warum wurde das Buch empfohlen? Wer trägt die Verantwortung? Üblicherweise publiziert niemand eine Broschüre mit Tipps und hofft, dass sie keiner befolgt. Das Ganze erinnerte so ein bisschen an Bill Clinton, der, glaube ich, mal gesagt hat, er habe an einer Marihuana-Zigarette zwar gezogen, aber nicht inhaliert. Das ist hier auch so, wir haben das zwar rausgegeben, aber wir wollten nicht, dass irgendeiner das liest und verwendet. Sehr unrealistisch. Interessant ist, dass diese Broschüre dann die nächsten drei Jahre, mindestens die nächsten drei Jahre, weiterhin angeboten und vertrieben wurde. In diesem Buch sind Unmengen an weiteren Büchern, in denen diese Rassentheorie immer weiter und immer wieder wiederholt wird. Erzählstoff für die erste Klasse, der Kampf gegen die Entgötterung des Menschenwesens und gegen die Wehr ist die heilige Sendung des Odinsvolkes. Die germanische Rasse hat das welthistorische Schicksal durch den Materialismus hindurchzuschreiten und aus ihm heraus die Welt wiederum zur neuen Geistesoffenbarung zu führen. Ein Buch von 1935, dann wieder aufgelegt. Das sieht man natürlich den Neuauflagen nicht an, wo die eigentlich herkommen. Und die sind dann auch unverändert. Ja, Geografieunterricht, siebte Klasse, ein Buch von 1997. Im Aussehen der Malaien kann man das Wässrige wiederfinden, die runden, aufgeschwemmten Gesichter, die weichen Körperformen, die fließenden Bewegungen. Die Malaien sind rassisch, eine Frühform der Mongolen und im Vergleich mit dem Chinesen tritt die viel weniger verhärtete Körperlichkeit der Malaien besonders hervor. Also du meinst eigentlich, du bist irgendwo im späten 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert oder in der NS-Zeit mit dieser Rassenkunde. Und es zieht sich da eben durch. Da ein Buch von 1960 über den Japaner. Die Seele des Japaners, hinter seinem Lächeln spüren wir eine unberechenbare Tiefe, eine Abgründigkeit. Die Araber sind kalt, berechnend, jähzornig, aber unerschütterlich treu. So ähnlich hätte es der Karl May wahrscheinlich auch beschrieben. Dann die Afrikaner 1972, sie sind noch nicht angekommen auf der Erde, sie leben im Kindheitszustand eines Volkes und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, diese Bücher alle in der Broschüre von 1998 als Literaturtipps für die Klassenlehrer. Was dann rauskommt, das ist natürlich ein Einzelfall, wie ich betonen möchte, sind solche Schuleinträge. 5. Klasse Geschichte, wo es dann heißt, zwischen Europa und Amerika, wo heute ein großes Meer sich befindet, gab es einmal ein Erdteil Atlantis. Dort sind dann in langen Zeiträumen die verschiedenen Menschenrassen entstanden, deren Nachkommen heute in den schwarzen, roten, gelben und weißen Völkern anzutreffen sind. Also, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass jeder Waldorfschüler sowas in seinem Heft drin stehen hat, aber man sieht, es gibt eine bestimmte Theorie, die Steiner entwickelt hat, die über die Jahrzehnte weitergegeben wird, unkritisch, und die dann im Einzelfall ihren Weg in Schulhefte findet. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist das Thema Antisemitismus. Und da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, und zwar insofern, als sich da schon belegen lässt, dass Steiner im Lauf der Jahre in seiner Haltung gegenüber Juden sich gewandelt hat. In einem Punkt blieb er sich stets treu, er war überzeugt, dass sich das Judentum überlebt habe. Er vertrat, wie allerdings auch viele Liberale und Linke in der Zeit, dass sich das Judentum assimilieren müsste, dass jede eigenständige jüdische Identität verschwinden müsste. Von 1882 bis 1891 schrieb Steiner in Wien für die deutschnationale Presse und behauptete, die Juden gehörten einem Volk an, dessen Religion keine Freiheit des Geistes kenne und dass die deutsche Sprache mit jüdischen Wendungen verhöhne. 1888 schreibt er, es ist nicht zu leugnen, dass das Judentum heute noch immer als geschlossenes Ganzes auftritt und als solches in die Entwicklung unserer Zustände vielfach eingegriffen hat und das in einer Weise, die den abendländischen Kulturideen nicht weniger als günstig war. Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion allein, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise. Steiner geht dann 1897 nach einer Zwischenstation in Weimar nach Berlin, unterrichtet zeitweise an der Arbeiterbildungsschule der SPD, freundet sich mit einem Dichter an, der jüdischer Herkunft ist, und engagiert sich unter dessen Einfluss kurze Zeit im Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Also das ist jetzt die Phase, wo er so ein bisschen fortschrittlichere Ideen einnimmt, allerdings mit durchaus bedenklichen Argumenten. So behauptet er, die zionistische Bewegung sei schuld am Antisemitismus. Die Zionisten hätten eine überreizte Fantasie, ein gekränktes Gemüt und ihr Verstand sei umnebelt. Die Antisemiten seien ungefährlich wie Kinder, und viel schlimmer als die Antisemiten seien die herzlosen Führer der europaweiten Juden wie Theodor Herzl. Jetzt kann man sagen, als Seher war Steiner eine Niete. Entscheidend ist, dass er damit die Stärke und die Propaganda der Antisemiten verharmlost hat. Er hat dann in einer Reihe von weiteren Artikeln sich sehr eindeutig gegen Antisemitismus noch gewandt. Und dann mit der Wende zur Theosophie und mit der Übernahme dieser Wurzelrassentheorie bekommen seine Vorstellungen über Volk, Rasse und Nation eine systematische Basis, ein Modell. Und in dieses Modell sortiert er nun auch das Judentum ein und sagt, die Juden, also die antiken Hebräer, hätten zwei Missionen für die Menschheit erfüllen müssen, nämlich erstens den Monotheismus samt einem menschenähnlichen Ich-Gott erfinden und zweitens für die Reinkarnation des Sonnengeistes, also Christus, die leibliche Hülle bereitstellen. Das ist eine Vorstellung, die bis heute unter Anthroposophen verbreitet ist. Und nun gilt die übliche Grundregel, Mission erfüllt, weiteres Dasein eigentlich überflüssig und dekadent. Genauso beurteilt er dann auch das Judentum und sagt dann auch, die Juden hätten den Monotheismus überspannt, sie seien abstrakt, streng, unerbittlich, sie lebten nach einem unfruchtbaren Gesetz und seien ausgedörrt und versteinert. Er nutzt insbesondere auch die christlichen Motive des jüdischen Gottesmörders und Gottesleugners und erklärt seinen Zuhörern, dass das Judentum oder dass die einzelnen Juden rassisch nicht aufsteigen könnten, weil sie sich dem Christus verweigern würden. Also hier greift er sehr stark auf bestimmte christliche Motive zurück und stellt dann einen Zusammenhang nochmal her zwischen spiritueller Entwicklung und rassischer Höherentwicklung und der Vorstellung, dass eben Juden als Gottesleugner dazu verurteilt seien, immer wieder in einer zurückgebliebenen Rasse zu reinkarnieren. Steiner und andere Anthroposophen erklären den Ersten Weltkrieg als Folge einer Einkreisungs- und Verschwörungspolitik gegen Deutschland, hinter der Freimaurer, Jesuiten und Juden steckten. Marie von Sievers, seine zweite Ehefrau, glaubte an eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Hinter der Sowjetunion stecke in Wahrheit eine Handvoll jüdischen Russentums, schreibt sie 1927. Der Gründer der anthroposophischen Christengemeinschaft hetzt gegen Internationalismus und Pazifismus, sie seien abstrakte und blutlose Produkte des jüdischen Geistes. Er sieht diese Christengemeinschaft, diese anthroposophische Variante des Christentums, als einen Versuch der Reinigung des Christentums vom semitischen Wesenscharakter. Er predigt ein germanisches Christentum, das seine semitischen Wesenscharakter abstreift. Der heroische Christus sei ein Kämpfer gewesen ohne jüdisch-katholische Weichheit. Also da ist er sehr eng dran an bestimmten Vorstellungen im völkischen Spektrum, insbesondere so der Bereich deutsche Christen. Hier dann so ein Beispiel, wie das dann wieder auftaucht in dieser Broschüre von 1998 über das Judentum. Das Judentum als Ganzes volksmäßig gesehen nahm den Christusimpuls, dessen Erscheinen es selbst vorbereitet hatte, nicht auf und zog dadurch das weltgeschichtliche Verhängnis auf sich herab und verfiel gleichfalls der arimanischen Macht. Also Buch von 1940 in Deutschland erschienen, da passt es ja voll in die Zeit. Zweite Auflage 1957 unverändert und 1998 dann als Literaturtipp für Lehrer. Ich komme jetzt zum Schluss. Und zwar eine Geschichte, die so ein bisschen tragisch ist. Und zwar geht es um den Anthroposophen Karl König aus Wien, der in Schlesien in den 20er Jahren eine heilpädagogische Einrichtung geleitet hat, der 1935 aus der anthroposophischen Gesellschaft ausgeschlossen wird, weil er bestimmte zentralistische Tendenzen ablehnte und der 1938 dann von Wien nach England emigrieren musste wegen seiner jüdischen Herkunft. Und dort hat er dann mit anderen zusammen die sogenannte Camphill-Bewegung gegründet, die heute in angelsächsischen Ländern anthroposophische Einrichtungen unterhält. In den 50er Jahren hatte er dann Zeit, Monographien zu schreiben, gespickt mit astrologischen Spekulationen. Eine davon wird dann 1998 als Erzählstoff 8. Klasse für die Lehrer empfohlen. Da charakterisiert er den Sigmund Freud als menschenverachtend, irreligiös, selbstzerstörerisch, hat dafür zwei Erklärungen. Der Begründer der Psychoanalyse habe sich aufgrund karmischer Schuld den Dämonen Ahriman und Luzifer verschrieben. Zum anderen sei Freud Jude gewesen, was König zu dem Urteil bringt, er kann sich von der Blutsgemeinschaft des jüdischen Volkes weder gedanklich noch triebmäßig befreien und fällt dadurch immer wieder in uralte Vorstellungen zurück. 1965 hält König drei Vorträge zum Thema Geschichte und Schicksal des jüdischen Volkes und er referiert zunächst diese gängige anthroposophische Auffassung, die Juden hätten ihre Mission erfüllt und weigerten sich, den Christus anzuerkennen und er zitiert Steiner, die Zionisten seien schlimmer als die Antisemiten. Er interpretiert, und das ist jetzt der springende Punkt, den Holocaust als karmischen Ausgleich. Durch den Verrat des Judas habe ein Drama begonnen, das zur Kreuzigung Christus führte und so etwas Ähnliches musste wieder geschehen. Es war eingeschrieben ins Menschheitskarma. In diesem Sinn fordert er Verfolger und Verfolgte, also Nazis und ihre überlebenden Opfer auf, zu verstehen, was gespielt hat und immer noch spielt. Die Taten der Nazis, so schreibt König, könnten nicht durch Gerichte gesühnt werden. Das ist eine Bemerkung, die insofern richtig ist, als angesichts der Dimension der Verbrechen keine irdische Strafe wirklich dem angemessen gewesen wäre. Allerdings waren es nun gerade deutsche und österreichische Gerichte, die kaum versucht haben, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Aber darum geht es dem König jetzt nicht. Es geht ihm hier wieder um das Karma. Er sagt, diese Verbrechen der Nationalsozialisten, es sind Taten gleich der des Judas, Taten, die geschehen mussten, und der sie tat, ist viel schlimmer dran als diejenigen, die sie erleiden mussten. Also König, selber ein Verfolgter der Nationalsozialisten, wird relativiert in diesem Vortrag Auschwitz mit der absurden Karma-Lehre, stellt die jüdischen Opfer mit den Nationalsozialisten auf eine Stufe, indem die Verbrechen mit dem angeblichen Gottesmord der Juden verrechnet werden. Dass solche Vorstellungen in der Esoterik-Szene verbreitet sind, macht es nicht gerade besser. Wundern muss man sich aber nicht, denn die Anthroposophen haben sich, wie eigentlich auch alle anderen Milieus der deutschen Gesellschaft, nicht ernsthaft mit der NS-Zeit auseinandergesetzt. Der Nationalsozialismus wurde nach 1945 von Anthroposophen als Werk finsterer Dämonen, reinkarnierter Mongolen, mongolischer Krieger von Genghis Khan oder Azteken erklärt oder des westlichen Materialismus, der die Deutschen verführt habe. Der eigene Beitrag, den die Anthroposophie mit ihrer Wurzelrassenlehre geleistet hat, und Ernst Bloch spricht 1935 davon, dass die Anthroposophie zur Faschisierung des Bürgertums beitrage, ist nie kritisch reflektiert worden. Der anthroposophische Rassismus ist leider kein historisches Problem. Er ist nicht begrenzt auf Steiner und die Anfangsphase seiner Bewegung, sondern existiert weiter als Teil des Weltbildes, der Evolutions- und Geschichtsauffassung, wenngleich in der Regel sprachlich modernisiert, sodass man eben jetzt von Kulturepochen statt Rassen spricht. Und der Herr Ravalli, den ich vorher erwähnt habe, der den Begriff des Ethnopluralismus da verwendet, der wollte eigentlich 2007 mit Andreas Molau zusammen ein Buch veröffentlichen. Andreas Molau, ehemaliger Waldorflehrer, der einige Jahre zuvor als Waldorflehrer entlassen worden war, weil er sich als NPD-Aktivist enttarnt hatte und der zu dem Zeitpunkt gehandelt wurde als neuer Vorsitzender der NPD. Also Ravalli, hochrangiger anthroposophischer Funktionär, der große Verteidiger wieder des Vorwurfs des Rassismus, will also mit dem zusammen ein Buch rausbringen. Es wird dann dadurch torpediert, dass der Stern kurz vor der Veröffentlichung darauf hinweist, und dann mussten sie zurückziehen, aber im Internet wurde der Titel schon angegeben. Der ist heute immer noch Redakteur der Zeitschrift Erziehungskunst. Das ist schon bemerkenswert, weil wahrscheinlich kein Politiker sein Amt behalten hätte, der mit einem hochrangigen NPD-Funktionär zusammen ein Buch rausbringen würde. Das ist schon auch sehr einzigartig. Also, meiner Meinung nach ist Aufklärung geboten über die Abgründe der Anthroposophie, die ja immer noch die Weltanschauung darstellt, auf die sich die Waldorfpädagogik stützt. Es ist eigentlich auch schon schlimm, dass die Waldorfschulen, auch wenn aus ihrer Perspektive das zu wenig ist, mit staatlichen Geldern finanziert werden. Als fast ausländerfreie Privatschulen für die akademische Mittel- und Oberschicht. Und eigentlich sollte für die Waldorfschulen das gelten, was der Meister selber für den Bereich der Kultur verlangt hat, nämlich die völlige Privatisierung, dass sich solche Einrichtungen selber bezahlen. Scheinbar gibt es in der Waldorfpädagogik ja einige richtige Elemente, etwa, dass es keine Noten gibt. Dafür bekommen die Kinder Zeugnisbeurteilungen, die sehr moralisierend sind und möglicherweise für Kinder viel schlimmer sind als simple Zahlen. Ich finde, man sollte nicht auf dieses esoterische Brimborium hereinfallen, sondern dafür kämpfen, dass die öffentlichen Schulen besser werden, mit kleineren Klassen, mehr Lehrern, weg von Lehrplänen und Methoden, die darauf abzielen, Kindern in kürzester Zeit möglichst viel Wissen einzutrichtern. Die Waldorfschule kann aber dafür nicht die Alternative sein, weil sie nicht kindgerecht ist, sondern anmaßend und bevormundend, weil sie Kinder sortiert und behandelt nach abstrusen, okkulten Schemata und überholten Vorstellungen. Und das sollten wir den Kindern ersparen. So, jetzt bin ich fast am Ende und oft wird dann in den Diskussionen gefragt, naja, jetzt hast du die ganze Zeit kritisiert, gibt es denn nicht auch irgendwas Positives? Und deswegen möchte ich mit was Positivem schließen, und zwar von Rudolf Steiner selber. Der hat ja über alles geredet und hat sich zum Beispiel auch über den tibetischen Lamaismus geäußert. Ist ja was, was dank Dalai Lama inzwischen auch sehr beliebt ist. Und zwar schreibt er über die Tibeter, das sind für ihn erstmal dekadente Mongolen. Aber dann kommt er auf den eigentlichen Kern, und zwar das Herrscherprinzip im Lamaismus sei in einer recht wenig erfreulichen Form ausgebildet. Dass die Priester dem Volk eingeredet haben, die Seele des verstorbenen Dalai Lama inkarniere in einem bestimmten Kind, das bezeichnet Steiner als ganz außerordentlichen Unfug zum Zweck der Herrschaftssicherung. Das Ganze ist nicht nachprüfbarer Hokuspokus, schreibt er. Da finde ich, hat er recht. Und diese Einschätzung gilt natürlich auch für seine Anthroposophie. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit.